Lächeln meine 2 Meter schwach macht, meine 2 Meter krank macht. Deine Blicke setzen Schachmatt, ich steh deinem BH und mein Herz kratzt. Was du willst heute Abend meine Heldin sein? Verrät mir dein Tanker von Kevin Klein. Das erinnert so an alte Zeit. Doch dein Moment gibt nicht der Ewigkeit. Baby, gib mir 2 Minuten.